Na du? Wer sind Sie? Bist du also aufgewacht, ja? Ja, bin ich. Und ich würde gern wissen, wo ich mich befinde. Im Shanghai World Financial Center oder kurz SWFC, auch Flaschenöffner genannt, wegen der markanten Öffnung in den oberen Stockwerken. Sieh mal aus dem Fenster, Peter. Das ist tatsächlich Shanghai. Wer sind Sie? Nenn mich Katara. Das sollte genügen. Wie bin ich hierher gekommen? Was soll ich hier? Haben Sie mich entführt? Lass die Fragen. Du wirst noch früh genug alles erfahren. Soll ich dir den Arm auskugeln? Schon gut. Schon. Ich ergebe mich. Und nun sei ganz vernünftig. Alles andere wird sich noch zeigen. Ach. Halt, warten Sie. Sie können doch nicht. Hey! Hey, lassen Sie mich raus!